Dinge geschehen, die man nicht ändern kann. Du läufst darauf zu wie auf eine Wand. Zu viele Fragen, mit denen du dich quälst. Es liegt nicht alles in deiner Hand. Lass los, lass los, lass dich treiben heute Nacht. Lass los, lass los, lass dich treiben, du wirst nicht untergehen. Lass dich treiben heute Nacht. Die ganze Last deiner Vergangenheit kannst du nicht tragen an einem Tag. Und dann die Zweifel bei dem Gedanken daran, was die Zukunft bringen mag. Lass los, lass los, lass dich treiben heute Nacht. Lass los, lass los, lass dich treiben, du wirst nicht untergehen. Lass dich treiben heute Nacht. Lass los, lass los. Lass los, lass los. Lass los, lass los. Lass dich treiben heute Nacht.